1966. Das Jahr der Popkultur. Ganz genau. Und wie sind die Beatles da angeeckt? Nicht nur mit der Frise, nicht nur mit den Haaren, sondern auch mit so Aussagen wie, wir sind populärer als Jesus. Da wurden sie Zielscheibe von handgreiflichen Protesten, sogar ihre Platten wurden verbrannt. Und ansonsten setzten die Beatles natürlich auch Maßstäbe. 1966 wird die Popmusik komplexer. Da gibt es den Dalai-Lennon-Effekt. Was das ist, das hören Sie auch von Klaus Walter im vierten Teil unserer Serie über das Popjahr 1966. Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, loved here in America, here are the Beatles! Gefeiert im eigenen Land, hochdekoriert von ihrer Königin, geliebt in Amerika. Amerika liebt die Beatles und kreischt diese Liebe in die Welt hinaus. Vor allem das weibliche Amerika. Auf dem Höhepunkt der Beatlemania sind die vier jungen Typen so populär wie niemand sonst. Nicht mal Jesus. We meant more to kids than Jesus did. Wir bedeuten den Kids mehr als Jesus. Ich habe nicht gesagt, dass wir besser sind als Jesus oder als Gott. Das wurde falsch verstanden, sagt John Lennon 1966, doch da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Nach Lennons Ausspruch, die Beatles seien populärer als Jesus, brechen die Dämme. Das christliche Amerika startet einen Kreuzzug gegen die Gotteslästerer aus Liverpool. Demonstrationen, Boykottaktionen und, besonders beliebt, das öffentliche Verbrennen von Beatles-Schallplatten. Dazu wird auch schon mal im Radio aufgerufen. This is Doug Layton and Tommy Charles reminding you that our fantastic Beatle boycott is still in effect. Don't you forget what the Beatles have said. Don't forget to take your Beatle records and your Beatle paraphernalia to any one of our 14 pickup points in Birmingham, Alabama. In Birmingham, Alabama solle man sich beteiligen am fantastischen Beatles-Boykott. Und man möge bitte seine Beatles-Platten am Checkpoint abliefern, zwecks Verbrennung. 3 Jahre vorher verbrennen in einer Kirche in Birmingham, Alabama, 4 schwarze Mädchen bei einem Bombenanschlag des Ku Klux Klan. Auch bei den Konzerten der Beatles 1966 marschiert der Klan auf. Es gibt Morddrohungen gegen John Lennon. 14 Jahre später wird er tatsächlich umgebracht. Bei amerikanischen Hippies dagegen erfreuen sich die Beatles großer Beliebtheit. Bei den Merry Pranksters zum Beispiel. Die Merry Pranksters sind eine große Hippie-Kommune um den Schriftsteller Ken Kesey. Sie propagieren psychedelische Musik und LSD-Trips als Ausweg aus der Diktatur der Angepassten. Da sind die Beatles natürliche Verbündete, glaubt Ken Kesey und will die Band in seine Kommune einladen. Ein Plakat mit der Aufschrift »Die Merry Pranksters begrüßen die Beatles« hängt schon an der Einfahrt von Keseys Haus in La Honda. Aber dann kommt alles anders. Die Merry Pranksters haben sich dieses Konzert der Beatles angeguckt und das war halt der Höhepunkt der Beatlemania. Da war es eigentlich fast gleichgültig, was die Band gespielt hat. Das war, kennt man ja auch diese Bilder von fanatischen Fans, vor allen Dingen weiblichen Fans, die halt die ganzen Konzerte mit Kreischen und Ohnmachtfallen verbracht haben. Und Ken Kesey sah da plötzlich so eine Art des Popfaschismus, wo 4 Leute auf der Bühne so eine riesen Ansammlung von Menschen kontrollieren können. Das war genau das Gegenteil von dem, was er sich unter einer freiheitlichen Gesellschaft, wie er sie anstrebte, vorgestellt hat. Sagt Tillmann Baumgärtel, Autor des Buchs Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Der Beitrag der Beatles zur Geschichte des Loops ist so eine Art Reaktion auf das, was Kritiker der Band als Popfaschismus bezeichnen, so Tillmann Baumgärtel. Den Beatles selbst ist es auch aufgefallen, dass die Konzerte, die sie gegeben haben, für sie musikalisch nicht mehr zufriedenstellend waren, dass sie als Band sogar mal schlechter geworden sind, weil sie überhaupt nicht gehört haben. Also passiert das Undenkbare. Auf dem Gipfel ihres Erfolges beschließen die Beatles, nicht mehr live aufzutreten, sondern nur noch im Studio zu arbeiten, was damals natürlich unglaublich revolutionär war. Und das erste Stück, das ist eben dieses Tomorrow Never Knows, das fast ausschließlich aus verschiedenen Tonbandschleifen-Effekten besteht, plus das Schlagzeug von Ringo Starr, plus eine Tabura, ein indisches Instrument. Und daraus ist so der erste Track gebastelt worden sozusagen. Vom Song zum Track, von der Bühne ins Studio, einmal mehr setzen die Beatles neue Maßstäbe in der Popmusik. Das digitale Zeitalter liegt noch in unglaublich weiter Ferne und die Beatles und ihr genialer Produzent George Martin produzieren diesen ersten Track mit archaischen Methoden. Eine davon heißt Stramm halten. Stramm halten, damit sich das Band nicht verheddert, mussten die mit der Hilfe von Weingläsern oder Kugelschreibern stramm gehalten werden. Und dann gibt es da noch den Dalai-Lennon-Effekt, über den Tilman Baumgärtel schreibt. John Lennon wollte, dass seine Stimme wie die vom Dalai Lama auf einem Berggipfel klänge. Um den gewünschten Dalai-Lennon-Effekt zu erreichen, wurde sein Gesang durch den Lautsprecher einer Leslie-Orgel wiedergegeben. Der Lautsprecher rotierte schnell und verzerrte so seine Stimme. Das Schlagzeug von Ringo Starr war mit in die Trommeln gestopften Pullovern abgedämpft, das Gitarrensolo läuft rückwärts. Die Beatles 1966 hin und her gerissen zwischen Jesus, Hippie-Göttern und dem Dalai Lama. Und Schrittmacher von Paradigmenwechseln, meint der Pop-Historiker John Savage. As well as the Beatles withdrawing from the stage, the focus shifted. Während die Beatles sich von der Bühne zurückzogen, verschob sich der Fokus von der Single hin zur Langspielplatte. 1966 markiert den Aufstieg des Albumformats mit LPs wie Aftermath von den Rolling Stones, Revolver von den Beatles, Freak Out von den Mothers of Invention und natürlich Bob Dylan mit Blonde on Blonde. Das waren große Statements. Und diese Expansion der Pop-Formel bekam im Herbst 1966 auch einen neuen Namen. Fortan war die Rede von Rock. Mit Gruppen wie Cream und The Jimi Hendrix Experience, die Ende 1966 Hitsingles hatten. Also das war der große Wandel 1966. Vom Pop zum Rock, von der Single zum Album. Und dieser Wandel sollte 1967 weitere Früchte tragen. And that comes to fruition in 1967.